Wunderschönen guten Morgen. Hey, mir wurde erzählt, du hast deine Bachelorarbeit mit Bravour bestanden. Richtig geil, Mann. Ey, heute ist so gutes Wetter und ich habe richtig Bock rauszugehen an den Main. Willst du mitkommen? Ist bestimmt voll cool. Außerdem können wir dann meine Zusage für den geilen Job in der Agentur feiern. Ich bin so happy, dass das alles so easy und perfekt geklappt hat. Und abends können wir dann ja noch in den Club zum Feiern gehen. Hast du Bock?